Kundgabe 3424b. Empfangen durch Bertha Dudder am 1. und 2.2.1945. Höherentwicklung, Aufbau, Tätigkeit. Zerstörung verrät Rückgang. Geistiger Fortschritt ist Annäherung an Gott. Es ist ein Verringern der Entfernung von Gott. Gott aber ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Also muss das Wesen, das sich ihm nähert, auch bestrebt sein, göttliche Schöpfungen zu erhalten. Der Gegner Gottes aber strebt die Zerstörung der geschaffenen Werke Gottes an. Und so der Mensch seine Hand dazu bietet, so er unter seinem Einfluss zerstörend tätig ist, ist er ihm auch hörig. Er stellt sich gleichfalls gegen Gott. Und es ist dies großer geistiger Rückgang. Auf Erden zwar nicht sonderlich tief empfunden, doch bestimmend für die ganze Ewigkeit. Es muss der letzte Zweck immer das Erschaffen eines nützlichen Gegenstandes sein. Dann kann auch das Zerstören von Materie vor Gott recht sein, also als Aufbauwerk betrachtet werden, während als gottwidriges Zerstörungswerk jedes Vorgehen gegen ein schon bestehendes Schöpfungswerk angesehen werden muss, das in Lieblosigkeit und zum Schaden des Nächsten unternommen wird. Geistiger Fortschritt ist aber nur möglich durch Liebeswirken, worunter alles zu verstehen ist, was dem Nächsten dienlich ist, was also nicht gegen das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe verstößt. Die geistige Höherentwicklung ist jedoch das einzige Ziel auf Erden. Folglich muss die Tätigkeit des Menschen eine aufbauende sein. Es muss auch irdisch ein Fortschritt zu erkennen sein. Ein ständiges Umgestalten von Außenformen, damit das darin sich bergende Geistige seinen Entwicklungsgang fortsetzen kann. Und es ist dies auch gewissermaßen ein Aufbauen, selbst wenn Schöpfungswerke zerstört werden, weil sie wieder neu erstehen und einen bestimmten Zweck verrichten müssen. Also der Mensch dem Geistigen in der Form hilft zur Höherentwicklung. Und der Mensch selbst reifet an seiner Seele, je mehr die Liebe in ihm tätig wird. Doch im Stillstand verharren werden die Menschen, die sich in keiner Weise betätigen, an der Umgestaltung der Materie, selbst wenn sie sich nicht zerstörend äußern, weil zum geistigen Fortschritt unbedingt ein Wirken in Liebe gehört und dieses auch als Aufbau erkennbar sein wird. Amen.